got my killers and a couple choppers with me. In Chopper City, got my semi chopper with me. In Chopper City, like a chopper, cause I got them choppers with me. In Chopper City, choppers with me. In Chopper City, got my killers and a couple choppers with me. In Chopper City, got my semi chopper with me. In Chopper City, like a chopper, cause I got them choppers with me. In Chopper City, he got choppers with me. In Chopper City, resin on a switch, boys, in a small percentage. Ich bin on, forget it. Dieser Trap shit ist mein Schuss, ich bin. Du bist nicht mal von deiner Friends, ich geh hype. Meine Set, this is nice, bin auf Stage, schrei Squad. Das ist Trap-Scheiß, bro. Smoked up in der Versace Boutique. Wenn ich verjagt die Police mit der Diplomatic ID. Das ist G-U-D-G. Ich kenne jede Sorte Mensch. Hab alles vom Banker bis zu Killern im Sortiment. Habe Black, White, Asian Friends auf jedem Kontinent. Und das Geld ist am Fließen, so als wär Portemonnaie im Kontinent. Und auf einmal möchte jeder jetzt ein Team sein. Würden für ein Feature mit uns auch ein Team sein. Und auch wenn du meinst, dass es was anderes ist, du bist nur nicht zur Show gekommen, denn du hast keine Karte gekriegt. In Chopper City, got my killers and a couple choppers with me. In Chopper City, got my semi chopper with me. In Chopper City, like a chopper, cause I got them choppers with me. In Chopper City, ich hab choppers with me. In Chopper City, got my killers and a couple choppers with me. In Chopper City, got my semi chopper with me. In Chopper City, like a chopper, cause I got them choppers with me. In Chopper City, ich hab choppers with me. Note, es ist Chopper City, Jenny G und ich haben Choppers mit. Komm, saug meine Pipeline, denn ich bin süß, ähnlich so wie Körpers Bitch. Mit den Ganzen in der Hand, bin so extravagant. Stelle dich an die Wand, werd auf der Straße erkannt. Und ich smoke meine Blunts, nicht gemischt, sondern pur, life is life. Ich bin rich, du bist pur, mein Dick ist lang wie ein Flur. Meine Crib wie ein Sportplatz, habe Codein in meinen weißen Styropor-Cups. Fängst auf wie ein Torwart, wenn ich einfach abdrücke. Good Music in Deutschland, ich fülle die Marktlücke, fick deine Mama, dick ist lang wie ein Kran. Ich hab 100.000 Euro dran an meinem Arm. Ich bin rich, du bist arm, also halt deine Fresse. Guck, wie ich deine Bitch finesse. In Chopper City, got my killers in a couple choppers with me. In Chopper City, got my semi chopper with me. In Chopper City, like a chopper, cause I got them choppers with me. In Chopper City, ich hab choppers with me. In Chopper City, got my killers and a couple choppers with me. In Chopper City, got my semi chopper with me. In Chopper City, like a chopper, cause I got them choppers with me. In Chopper City, ich hab choppers with me.